Westen braust der Sturm, der Regen fällt. Das ist des Nordens wilde, trübe Welt. Die grüne Wiese ward zum grauen See. Die weiß noch nichts von Menschen, Luft und Weh. Auf glattem Damme schreit dich stets ein Heer. Dort auf die Heimat sinkt der Nebel schwer. Und schaue auf die Flut, die wogt und wallt. Und Haus und Baum verlieren die Gestalt. Und ringt um mich ist Nibelungenland.